Es sind unwirkliche Bilder. Chemieexperten in Gasmasken setzen Kaninchen, Tauben und Hühner in kleinen bunten Käfigen aus. Und das nahe der Explosionsstelle in der chinesischen Hafenstadt Tianjin. Später berichten lokale Medien, dass die Tiere ihren zweistündigen Aufenthalt ohne Probleme überstanden hätten. Chinas Behörden tun alles, um zu beschwichtigen und den Bewohnern von Tianjin die Angst vor den Umweltschäden der Katastrophe zu nehmen. So auch Tian Weiyong, Direktor vom Ministerium für Umweltschutz. Laut den Testergebnissen und Daten, die wir erhoben und gesammelt haben, ist die Luftverschmutzung in der Sperrzone kontrollierbar und die Umweltverschmutzung außerhalb der Sperrzone liegt nicht über den nationalen Grenzwerten. Bislang ist immer noch unklar, welche Schadstoffe in dem Lager aufbewahrt wurden. Man weiß von 700 Tonnen Natriumcyanid. Insgesamt sollen sich aber mehr als 3000 Tonnen Chemikalien in dem Lager für Gefahrengut befunden haben. Die Behörden geben an, dass die Wasserproben nahe der Explosionsstelle teilweise stark mit der giftigen Chemikalie Cyanid belastet sind. In einigen Proben haben die Prüfer eine Konzentration festgestellt, die um das 356-fache über dem nationalen Grenzwert liegt, sagt Tian Weiyong vom Umweltministerium. Die Cyanidbelastung ist besonders stark in den Gewässern, die nahe an der Explosionsstelle liegen. Die Wasserqualität außerhalb der Gefahrenzone weist im Allgemeinen normale Werte auf, außer das Regenwasser in einem Rohrnetz und einigen Gräben. Allen Beschwichtigungen zum Trotz, die Angst der Menschen vor den Folgen der Umweltkatastrophe wächst. In den sozialen Netzwerken kursierten bereits am Donnerstag Aufnahmen von einem wahren Teppich toter Fische im Fluss Haihe. Die wurden 6 Kilometer vom Explosionsort entfernt angeschwemmt. Die offizielle Erklärung kam dann prompt. Wegen der schlechten Wasserqualität während der Sommermonate müssten in den Flüssen der Region immer wieder Fische in Massen sterben. Und der staatliche Nachrichtensender CCTV zeigte dann auch gleich einen Experten bei der Arbeit inmitten der toten Fische. Und der gab Entwarnung. Diesen Nachmittag haben wir Proben in dem Gewässer entnommen, in dem die toten Fische gefunden wurden. Wir haben die Proben in unser mobiles Labor gebracht und sie professionell untersucht. Die Ergebnisse aller drei Tests zeigen, die Menge an Cyanid im Wasser ist 0,000 Milligramm. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace bewertet das anders. Sie habe an drei Orten in Tianjin erhöhte Cyanidkonzentrationen im Oberflächenwasser gemessen, darunter auch im Haihe-Fluss. Täglich kommt es in der betroffenen Hafengegend zu kleineren Demonstrationen der Anwohner. Laut Staatsmedien sollen die Menschen zwar in irgendeiner Form entschädigt werden, es ist aber völlig unklar, für wen genau dieses Angebot gelten soll. Zunächst sollen Experten die etwa 17.000 zerstörten und beschädigten Wohnungen begutachten. Dieser Anwohner aus Tianjin ist wütend. Ich bin nicht sehr hoffnungsvoll. Viele von uns wollten gerade in unsere neuen Apartments ziehen. Jetzt sind wegen der Katastrophe die meisten davon zerstört. Aber die Regierung hat uns immer noch keine klare Ansage gemacht. Wir warten verzweifelt darauf, dass die Behörden uns antworten. Das Lager für Gefahrengut war nur 560 Meter von den ersten Wohnblocks entfernt. Vorgeschrieben sind aber mindestens 1000 Meter. Um die Menschen zu beruhigen, kam am Freitag sogar der Bezirksbürgermeister der Hafengegend von Tianjin, Zhong Guiying, und sprach per Megafon zu den Leuten. Bitte nicht zu sehr aufregen. Wir werden uns diesem Thema auf jeden Fall annehmen und das ordentlich regeln. Aber auch Sie müssen richtig reagieren und nicht protestieren. Häuser, die die Regierung zurückkaufen muss, werden zurückgekauft. Häuser, die repariert werden müssen, werden repariert. Und Häuser, die abgerissen werden müssen, werden abgerissen. Die Aufräumarbeiten bleiben schwierig. Mehr als 4000 Soldaten, Feuerwehrleute und Polizisten sind laut amtlicher Nachrichtenagentur Xinhua damit beschäftigt, Chemikalien einzusammeln und abzutransportieren. Und es kommt auch immer noch zu neuen Bränden. Allein am Freitag sind 4 neue Feuer registriert worden. Als Reaktion auf die Katastrophe haben die chinesischen Behörden landesweit Sicherheitsinspektionen angeordnet. Im großen Stil wurden Chemieanlagen auf Sicherheitsmängel überprüft. Allein in der Hauptstadt Peking wurden bei 85 von 124 untersuchten Unternehmen Sicherheitslücken entdeckt. Die Ermittler haben außerdem illegale Geschäfte der Betreiber des Lagers aufgedeckt. Offenbar hatte die betroffene Logistikfirma Ruhai über einen längeren Zeitraum überhaupt nicht die Erlaubnis, diese gefährlichen Chemikalien zu lagern. Die Rede ist auch von falschen Eigentumsverhältnissen und gekauften Genehmigungen. 10 hochrangige Manager von Ruhai wurden bereits einen Tag nach dem Unglück festgenommen.